WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Jetzt muss ich mich aber wirklich richtig beeilen, um vom Landstudio hierher zu kommen. Aber ich bin froh, dass ich das nun so haarscharf noch geschafft habe. Ich freue mich, dass ich pünktlich hier bin und ich freue mich, dass ihr da seid. Nein, das ist natürlich ein kleiner Scherz. Die Landsendung ist vorige Woche aufgezeichnet worden. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Die wird in Hamburg aufgezeichnet. Wir sind in Köln und so schnell kann man nur nicht von Hamburg nach Köln kommen. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich schäme mich für mein Kind. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die genau das sagen. Ich schäme mich für mein Kind, weil mein Kind vielleicht kriminell ist, gewalttätig ist, drogenabhängig, asozial. Also ich selbst habe ja keine Kinder und ich stelle mir das oft vor, wie schwierig das für Eltern unter Umständen ist. Man liebt ja sein Kind auf der einen Seite, aber wenn das Kind ein schweres Verbrechen begangen hat, wenn es drogenabhängig ist, wenn es gewalttätig vielleicht sogar gegen die eigenen Eltern ist, dann ist das ja schon auch mit Scham belastet. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Wie empfindet ihr das, wenn ihr in einer solchen Situation seid? Vielleicht ist auch die ein oder andere Zuschauerin, Zuhörerin heute Abend dabei, die sich anfänglich für ihr Kind geschämt hat, weil das Kind in sehr unglücklichen und furchtbaren Umständen gezeugt wurde, während einer Vergewaltigung zum Beispiel. Oder vielleicht ist jemand unter euch, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hat, auch noch aus anderen Gründen, weil sie sich auch anfänglich geschämt hat für das Kind und vielleicht seid ihr im Nachhinein gar nicht so glücklich über diese Entscheidung. Also ich schäme mich für mein Kind. Ich möchte gerne mit betroffenen Eltern sprechen. Mir fällt auch gerade noch ein Beispiel ein aus dem weitläufigen Bekanntenkreis. Da ist ein Kind geboren worden, das sehr schwer behindert war. Und das war zum Beispiel sehr schwierig für den Mann, die ersten Wochen, Monate, würde ich sagen, das Kind anzunehmen, weil er hat mir das dann ganz offen gesagt, er sagt, ja, das ist mein Kind und ich liebe es, aber ich schäme mich für dieses Kind. Das hat sich dann Gott sei Dank alles wieder hingebogen und es ist gut geworden, aber es gibt halt auch in solchen Situationen das Gefühl der Scham. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heißt Anja und ist 38. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Du hast zu unserem Thema angerufen. Genau. Das heißt, du schämst dich für dein Kind. Ja, man kann es genauso sagen, ja. Erzählst du mal, warum? Also, ich bin, wie gesagt, 38 und meine Tochter ist 21. Mhm. Ich bin sehr, sehr früh schwanger geworden und oh ja, dann bist du. Ja, mit 18, also als sie ungefähr 18 war, kam ich nach Hause und habe meine Tochter mit meinem damaligen Freund im Bett erwischt. Und das ist natürlich krass. Man weiß gar nicht, also ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Ich wusste echt nicht, wo gerade Himmel und Erde ist. Mhm. Also es war einfach nur ein Schockmoment. Und seitdem habe ich nichts mehr von meiner Tochter gehört. Moment. 3 Jahre ist das jetzt her. Und Wie hast du denn in dem Moment, als du das gesehen hast, wie hast du da reagiert? Natürlich ist das, man kann eigentlich in dem Moment gar nicht reagieren. Ich habe mir das angeschaut. Ich wusste nicht, ob ich schreien oder weinen soll. Ich bin rausgerannt. Ich stand vor der Haustür und hatte einfach nur noch Tränen in den Augen. Ich bin wieder reingegangen und war das gar in deinem Bett, in eurem Bett? In meinem Bett, genau. Mhm. In meinem Bett. Und sie waren richtig zugange, die beiden? Genau. Mhm. Also ich bin rausgegangen, hab geheult und bin wieder reingegangen. Natürlich kamen Erklärungen und so weiter und so fort, aber in dem Moment war mir das egal. Ich habe beide rausgeschrien, dass sie ihre Sachen nehmen sollen und einfach verschwinden sollen aus meinem Leben, aus dem Haus, aus allem. Mhm. Wie lange warst du denn da mit deinem Freund zusammen gewesen? Wir waren ungefähr davor, als ich das mitbekommen habe, ein Jahr zusammen. Mhm. Und wie alt war der Freund damals? Mein Freund war damals auch so alt wie ich. Nämlich? Also das war ungefähr 34 waren wir da alt, genau. Okay. Mhm. Ja, cool. Und ich meine, durch meinen Beruf und so weiter bin ich natürlich auch sehr offen mit meiner Tochter umgegangen. Ich habe ihr klipp und klar gesagt, es gibt das und das auf der Welt. Ja, und was hast du für einen Beruf? Ich bin Escort-Dame. Ach so, du kommst aus dem Sexgewerbe sozusagen, genau. Kann man sagen. Genau. Jetzt hast du seit 3 Jahren hast du keinen Kontakt mehr mit deiner Tochter. Keinen Kontakt. Wegen dieses Vorfalles. Wegen diesem Vorfall. Also hat denn die Tochter nochmal irgendwie versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen? Natürlich hat sie versucht, mich anzurufen und auch ein paar Mal ist sie zu Hause gewesen, nochmal, um alles klarzustellen. Aber das hat mir in dem Moment nichts bedeutet. Wie hat sie denn versucht, das klarzustellen? Sie ist halt gekommen und meinte, Mama, es ist halt so passiert, du musst verstehen, wo die Liebe hinfällt. Aber war es denn Liebe oder war es nur Sex? Ist es anscheinend Liebe, die zwei sind immer noch zusammen und sind sogar schwanger. Ach, das ist ja krass. Ja. Ich kann das verstehen, dass du so reagiert hast. Wobei, ich glaube, ich wäre noch viel mehr sauer gewesen auf meinen Freund als auf meine Tochter. Ja. Also ich meine, in erster Linie war ich natürlich sehr sauer auf mich. Weil es gab sehr oft Signale, wo man eigentlich als Mutter hätte merken sollen, dass da irgendetwas ganz bestimmt nicht stimmt, ja. Also im Vorhinein schon war genau. da. Genau, es waren halt so Sachen, die Außenstehende gesehen haben, wo die gesagt haben, hör mal, das kann doch nicht sein, dass dein Freund die so anguckt oder dass die einfach mal mit Unterwäsche da zum Kühlschrank geht, wenn da dein Freund da steht. Ja, das ist ein... Ja, sie war immer eine junge Dame schon, eine junge genau, Frau. Genau, das ja, ist ein 17-, 18-jähriges Mädchen und das kann ja nicht sein, dass sie da einfach von links nach rechts hüpft vor dem und du nichts dagegen sagst. Wie, ne? Wie hat er sich denn bei dir dann verteidigt, gerechtfertigt? Also er ist auch natürlich ein paar Mal gekommen, meinte, hör mal, es tut mir leid, ich verstehe, es ist deine Tochter und dass du sauer bist und es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber von so einer Person kann ich keine Aufrichtigkeit verstehen, weil es ist einfach nur absurd, dass meine Tochter oben schläft und ich schlafe unten. Und dass er, ich weiß ja nicht, ob sogar es passiert ist, als ich im Haus gewesen bin oder wie oft es passiert ist vorher. Das ist ja. Das heißt, darüber hast du gar keine nichts. Darüber habe ich keine Information. Und ich will es auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht wissen. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Der Mann, den ich geliebt habe, dass er eigentlich die ganze Zeit auch was mit meiner Tochter ja, gehabt hat. Ja, das ist ganz schlimm. Es ist ganz erschütternd, ist das. Aber es ist eben auch ambivalent, das Ganze. Es ist deine Tochter und jetzt kriegt deine Tochter sogar ein Kind. Das heißt, du wirst in deinen jungen, sehr jungen Jahren schon Oma. Ja. Weicht das Herz nicht ein bisschen auf? Natürlich. Ich würde so gerne das mitbekommen, weil ich das vorher nicht hatte. Mhm. Meine Mutter hat mich auch dann damals rausgeschmissen, als ich schwanger gewesen bin mit der Kleinen. Und ich habe auch dann sehr früh mit geheiratet. Also mit 19 war ich dann schon verheiratet. Und ich hätte mir, natürlich war meine Mutter für mich da und hat mir das und das beigebracht, aber diese Nähe war halt nicht mehr wirklich da. Und ich würde mir das so gerne wünschen. Was wäre, Anja, wenn deine Tochter zu dir kommt und sagt, Mama, oder was immer sie zu dir sagt, verzeih mir, lass uns wieder gut Freund sein und lass uns wieder nah miteinander umgehen. Was würdest du sagen? Ich glaube, ich würde es dem Kindes wegen tun, also meinem Enkel wegen würde ich das machen. Könntest du, ich glaube, es wäre für dich noch einfacher, wenn sie jetzt nicht mehr mit dem Typ zusammen wäre. Genau, ne? Natürlich. Das heißt, du gehst zu denen hin und sitzt am Tisch, dein Herz geht auf, wenn du den Kleinen oder die Kleine siehst, aber da ist der Typ auch noch, der sitzt daneben. Natürlich, weil ich meine, es ist ja in dem Moment so, du siehst ja eigentlich das, was du gerne gehabt hättest, oder? Mit also das, dem Mann, ja. Das ist mein Mann, sag ich jetzt mal. Und es wäre vielleicht auch mein Kind gewesen. Also, aber ich frage nochmal, es gab noch bisher nicht so eine ganz knallharte Entschuldigung von deiner Tochter mit der Bitte, dass es wieder gut ist, oder? Es ist schon vorgekommen. Aber es war halt, das waren 3-4 Monate danach. Und der Schock ist natürlich dann noch nicht verarbeitet. Also das ist ja so aber eine Sache, da stellt man sich, das kommt ja nicht einfach mal so vor. Das ist ja. Nun sind 3 Jahre vorbei und die letzte Zeit hat sie sich gar nicht mehr bei dir gemeldet und du auch nicht mehr bei ihr. Ich auch nicht mehr bei ihr. Es ist halt eher so durch Freundinnen von uns in Gange gewesen, dass man halt ein bisschen was von der Tochter erfahren hat oder ein bisschen was von der Mama. Jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du im Escort-Geschäft tätig bist. Ja. Das ist so die vornehme Ausdruck, der vornehme Ausdruck für Prostitution, ne? Ja. Ja. Jetzt wage ich mal eine Frage. Ja. Kann es wirklich sein, dass deine Tochter, du sagst, du bist sehr offen damit umgegangen, dass sie eben auch in Sachen Sexualität nicht so eine klare Linie hatte, sondern auch irgendwie da relativ locker flockig rangegangen ist, weil sie es so vorgelebt bekommen hat von dir? Also ich glaube eher nicht, weil ich muss sagen, ich habe Geschäftliches natürlich auch sehr, sehr getrennt von Privatem. Mhm. Also ich habe nie irgendwie jemanden mit nach Hause genommen oder ist irgendwie so gemacht, dass meine Tochter es mitbekommen hat, das auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt diesen Beruf gehabt habe und natürlich auch mitbekommen habe, was da abgeht, habe ich meiner Tochter schon klipp und klar gesagt, hör mal zu, das und das ist, das akzeptiere ich, das finde ich in Ordnung, aber pass halt auf dich auf, es gibt halt sehr viel auf der Welt oder Männer verlangen ja auch ab und zu etwas Absurdes. Mhm. Geh nur so weit, wie du es möchtest und so weiter und so fort. Okay. Das sind eher diese Sachen, die ich ihr gesagt habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich so einen Sexbetrieb zu Hause gehabt habe, sage ich jetzt mal. So, die Tochter ist schwanger, sagst du. Wann wird das Kind zur Welt kommen? Also ich habe jetzt mitbekommen, dass es 5-6 Monate schon sind. Und also ich denke mal, bald ist es auch soweit, also 3 Monate, da müsste eigentlich das Kind auf die Welt kommen. Meinst du nicht, das könnte ein guter Anlass sein, dass du bist die Ältere, du bist die Erfahrenere und auch dann in dem Sinne die Souveränere? Ja. Das wäre sehr souverän, finde ich, wenn du dann den ersten Schritt machen würdest und sagst und sie anrufst oder ihr schreibst oder wie auch immer und sagst, komm, ich reiche dir die Hand. Das war Mist, was damals gelaufen ist, aber schwamm drüber, gucken wir jetzt nach vorne und freuen uns über den oder die Kleine. Ja, ich glaube, also mein Herz geht natürlich schon auf, wenn ich weiß, okay, meine Tochter bekommt jetzt ihr Kind und das deswegen allein würde ich das schon machen. Allein schon wegen dem Kleinen, dem Kind will ich das machen. Vielleicht mach es. Vielleicht ist es wirklich der beste Schritt und vielleicht wird sich deine Tochter auch wahnsinnig freuen, wenn dann wieder alles gut ist. Hast du denn auch wieder einen neuen Partner? Nein, nicht mehr. Also ich habe mich da komplett rausgehalten, habe gesagt, ich mache jetzt erstmal. Nach der Enttäuschung. Genau. Also kann man auch verstehen. Jetzt erstmal Schluss und Anja, überleg mal. Ich glaube so, meine Intuition sagt, das wäre eine ganz gute Entscheidung, das zu machen. Ich nehme es mir zu Herzen. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zufällig reingeschaltet haben, wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt, ich schäme mich für mein Kind. Und ich frage euch, wer von euch schämt sich für sein Kind, weil das Kind vielleicht drogenabhängig ist, sich irgendwie asozial benimmt, weil es gewalttätig ist, vielleicht auch, weil es homosexuell ist. Man kann sich ja schämen und trotzdem gleichzeitig das Kind lieben. Das schließt ja einander nicht aus, aber die Scham kann eben da sein. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch doch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist die Christine und die Christine ist 43. Guten Morgen, Christine. Ja, hallo, Domian. Hallo, Christine. Wie ist die Situation denn bei dir? Ja, das liegt jetzt schon eine ganze Weile her, so circa 8 Jahre rund, 7-8 Jahre. Da hat meine Tochter, also ich erhielt eines Tages einen Anruf aus dem Nichts heraus. Eine Nachbarin rief mich an, dass meine Tochter nackt im Internet stehen würde. Wie alt war die Tochter da? Da war sie damals 14. Ach. Ja. Was heißt nackt im Internet stehen würde? Was bedeutet das genau? Ja, also man sieht alles, jetzt keine pornografischen Handlungen, aber man sieht sie komplett nackt. Nee, ich meinte allerdings als Bild selber, oder? Ja, als Bild. Als Bild. Natürlich, mit Gesicht, mit allem drum und dran, aufgenommen wohl bei uns oben im Badezimmer. Und ich habe die Filme, die Fotos nie gesehen, weil ich sie nicht sehen wollte. Ja. Ich wollte es mir nicht antun, weil ich dachte, die Bilder vergisst du sonst nie. Wie sind diese Bilder denn ins Internet gekommen? Sie hat sie selber gemacht. Ach so, und sie hat sie selber gemacht und selber ins Internet gestellt? Selber ins Internet gestellt. Wohin genau hat sie diese Bilder denn gestellt? ich weiß es nicht, damals hat uns dann jemand geholfen, der das irgendwie rausgetan hat. Irgendwelche Verbindungen links kann ich, weiß ich nicht. Du hast dann deine... Da ging bei mir eine Jalousie zu, da war ich überhaupt nicht mehr fähig, so weiter drüber nachzudenken. Ich gehe davon aus, dass du dann deine Tochter sofort angesprochen hast. Ja, klar. Was hat sie gesagt? Ja, sie meinte, sie würde von jemandem erpresst werden, der das gemacht hat. Ich bin, weil da so manche Sachen, die so ja nicht so ganz übereinstimmen, irgendwie ich gesagt habe, warum kommst du da nicht mit solchen Sachen zu uns oder so. Ich glaube einfach, das war so ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie hatte da sowieso eine ganz schlimme, schräge Phase. Das war so nicht das erste Vorkommnis, war dieser Art schon, aber es gab halt eben andere Sachen, dass er auffällig in der Schule und sonstiges war. Also du glaubst, diese Erpressung war vorgeschoben? Vorgeschoben, glaube ich schon, ja. Also du bist richtig hart mit ihr ins Gericht gegangen und hast ja, vor allen Dingen meinen Mann anschließend schon. Und da gab es dann auch richtig handfesten Streit, der da wirklich bei der vor den Augen ihrer Freundin eine bescheuert hat. Daraufhin wurde er dann angezeigt und es ging hinterher ja zum Gericht und wer hat ihn angezeigt? Mit einer die Freundin meiner Tochter. Das ging vor Gericht. Sie in dem Moment beschützen. Es ging nicht direkt vor Gericht, es ging ja zur Staatsanwaltschaft und endete dann in einer Geldbuße. Wir wurden dann er wurde dann angehört. Also eine üble weitere Verwicklung der ganzen Geschichte. Weitere Verwicklung, die dann auch endete, dass sie von der Schule verwiesen wurde. Warum wurde sie wegen des Bildes? Also zwei Tage später saßen wir da mit Direktor und Klassenlehrer alles da. Und weil das ja jetzt nicht die erste Auffälligkeit war, hatte man uns dann nahegelegt, dass sie dann bitte die Schule verlassen sollte. Sie wollte dann auch gar nicht mehr. Das bedeutete dann aber auch, dass sie ihr Klassenziel nicht erreicht hat. Normalerweise wäre sie dann sitzen geblieben, aber sie ist dann eben von Real auf Hauptschule gegangen. Okay. Und da ging es dann auch nicht viel besser weiter. So, jetzt sind 8 Jahre vergangen. Wie ist euer Verhältnis heute? So ist das, ich sag mal, okay. Sie wohnt jetzt immer noch bei uns. Okay, warum ist es nicht wieder richtig gut? Ja, es ist einfach nicht richtig innig. Also sie ist ja nicht mein einziges Kind. Ja. Aber es ist einfach nicht so innig. Sie mag also nicht, dass ich sie in den Arm nehme. Ich tue das öfters. War das denn vorher, vor diesem Vorfall anders? Nein, das war auch nicht. Sie war also einfach immer schon schwierig, einfach mit allem. Sie wir haben viel hinter uns mit Verdacht auf Drogenkonsum, wo ich mit ihr zum Drogentest musste, mit einer Abtreibung. Was macht sie denn beruflich heute? Die ist als Bürokauffrau tätig. Hast du ihr denn das jetzt wirklich vergeben, was damals vorgefallen ist? Ja, das habe ich so vergeben, aber ich sag mal, man vergisst es nicht. Ja, aber Christi, also, lass mich nicht dieses eine, sondern die Menge. Ach, die von Menge. Allem. Okay. Ne? Weil dieser eine Vorfall, denke ich mal, mein Gott, sie war 14. Was haben wir alle haben mit 14 irgendwelchen Blödsinn gemacht? Das kann man ja schon vergeben. Aber du sagst, da sind so viele andere Sachen auch noch hinzugekommen. Da sind eben viele andere Sachen noch dabei gewesen. Damals hatten es auch die Geschwister sehr schwer, die dann überall drauf angesprochen wurden. Klar. Was ihre Schwester so treibt und ich habe mich wochenlang nicht aus dem Haus getraut. Also ich bin nicht einkaufen gegangen, ich wollte also da passt es niemanden wirklich sehen, außer Wald und Wiese wollte ich jemanden sehen. Ne? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geschämt, ne? Für die Tochter. Christine, ich wünsche euch, dass ihr doch irgendwie wieder einen noch besseren Zugang zueinander findet. Wenn du gerne vielleicht noch einen Tipp von meinem Psychologen haben möchtest, biete ich dir das gerne an. Ja, vielleicht das schön, ja. Ja, wäre nicht schlecht, ne, glaube ich, mit dem Hintergrund, den du angedeutet hast. Wart ihr denn schon mal irgendwie in einer Familientherapie oder irgendwas dergleichen? Ja, aber das haben wir abgebrochen, weil das war einfach, es passte irgendwie nicht mit der Beraterin, mit den Kindern, die Geschwister wurden damit einbezogen, die kamen sich komisch damit vor und das wurde alles so ja, wie soll ich sagen, so aufgepauscht. Dann war ich aber auch mit ihr in, also sie war dann zu einem Psychologen auch gegangen hinterher. Da wollte sie aber anschließend auch nicht mehr hin. Dann bin ich weiter hingegangen zu ihm für meine Probleme. Aber so richtig, finde ich, geholfen hat es nie, sondern irgendwie wirklich so die Zeit halt alle Wunden. Ja, dann, aber dennoch gucken wir mal, was Henning noch für eine gute Idee hat. Das kann ja nicht schaden. Dann bitte ich dich aufzulegen, Christine. Henning ruft dich an und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. Vielen Dank auch. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. Unser Thema, ich schäme mich für mein Kind. Wer von euch schämt sich für sein Kind? Angerufen hat auch Elvira. Elvira ist 55. Guten Morgen, Elvira. Hallo? Hallo? Ja, guten Morgen, Elvira. Dumm und Jan, ich bin Elvira. Ja. Und mein Sohn Matthias ist schwerbehindert, den pflege ich 27 Jahre, das habe ich dir schon mal geschrieben. Ja. Auf Facebook. Und manchmal dreht er durch, wenn Kinder schreien oder hauptsächlich, wenn Kinder schreien. Nicht wenn Babys, sondern Kinder, die schon älter sind und dann schreien immer so komische. Ich will was haben, so ungefähr. Das hatte ich jetzt im Flugzeug gehabt. Da hat er auch wieder meinen ganzen Arm zerkniffen, meine Lippe blutig gehauen. Moment, das habe ich nicht verstanden. Du hast im Flugzeug ist das passiert, oder? Ja, ja. Das war du bist mit deinem Sohn geflogen? Ja, zu meinem anderen Sohn nach Palma, der hat da geheiratet. Ja. Und was ist da genau dann passiert in dem Flugzeug? Da war ein vierjähriges Kind, was geschrien hatte. Mhm. Und nach anderthalb Stunden ist mein Sohn dann ausgeflippt. Irgendwann konnte er nicht mehr. Weil er dieses Schreien des Kindes nicht ertragen kann? Genau. Und was hat er dann genau mit dir gemacht oder überhaupt gemacht? Dann fing er an, mich zu kneifen, zu kratzen, meine Lippe zu demolieren. Ich habe sogar geblutet. Das war alles im Flugzeug? Ja. Während des Fluges? Dann kam auch der Pilot. Und Gott sei Dank, die neben mir, die kannte sowas, weil sie in so einer Einrichtung gearbeitete. Und dann hat sie mal versucht, so ein bisschen Ruhe zu bewahren. Mhm. Und wie ging das denn aus, diese Fluggeschichte? Dass er die Frau mit dem Wasser nass gekippt hatte. Mhm. Dann sagte der Fluglotse der Kapitän oder der Pilot, Steward, genau. Ja. Mhm. Der hat dann gesagt, er dürfte nie wieder fliegen. Und dann sagte die Frau, warum geht keiner mal zu den Kindern und versucht mal mit der Mutter zu reden, dass sie das Kind bräuchte. Mhm. Und denn das war ja die Ursache. Mhm. Ist denn dann jemand gegangen? Ja, aber nach langem Hin und Her. Also war es ein sehr nervenaufreibender Flug? Ja. Und das hielt bis zum Schluss an, bis ihr gelandet seid? Ne, wie das Kind dann sich beruhigt hatte, war mein Sohn auch wieder ruhig. Welche Art von Behinderung hat denn dein Sohn genau? Er hatte mit einem Vierteljahr eine Impfung gekriegt und dadurch hatte er eine Enzephalitis gehabt. Eine Gehirnentzündung. Eine Gehirnentzündung. Und das heißt, er hat auch in gewisser Weise er hat eine geistige Behinderung. Ja. Ja. Ist er, und er ist körperlich und auch autistisch. Ah ja. Kann er sich denn ganz normal bewegen? Er kann er kann noch laufen, aber nicht weit laufen. Mhm. Und sprechen kann er gar nicht. Er kann nur über ein bisschen Gebärden sich äußern. Das heißt, wenn er mal was trinken will, essen will. Mhm. Hast du eine Toilette gehen will? Ja, er ist jetzt 27 Jahre, hast du gerade gesagt. Kümmerst du dich alleine um ihn herum oder gibt es noch einen Vater, der dabei ist oder Geschwister noch? Sonst kümmere ich mich alleine, aber er geht doch in eine Einrichtung. Nur da ist auch so ein Problem. Er hat ja einen gelähmten Darm. Einen gelähmten Gang? Darm. Darm, einen gelähmten Darm, okay. Mhm. Ja, und dann muss ich auch Einläufe machen. Und dann kann er auch manchmal nicht in der Einrichtung und manchmal verstehen die das nicht, dass er dann nicht gehen kann, weil er hat ja dann den nächsten Tag Durchfall und so brauche ich ihn nicht hinschaffen. Aber dann hast du eine große Verantwortung und auch eine große Belastung, merke ich schon, was du jetzt erzählst. Hast du eine Erklärung dafür, warum er so austickt, wenn er Kinder schreien hört? Ich weiß es nicht. Wie lange? Wir sind ja schon umgezogen. Wir sind ja schon aus dem Neubau umgezogen. War ja eine rollstuhlgerechte Wohnung. Aber da war ein Park mit Kindern hinter dem Haus, war eine Schule. Hm. Und das hat mir alles genervt. Und 10 Jahre lang hat mir Kinder geholfen. Er hat sich ja mal ins Bad eingesperrt. Hm. Und im Badezimmer war kein Fenster. Und dann sind wir ja hier umgezogen. Hm. Also im Klartext, du weißt nicht, woran das liegt, dass er... Nee. Du hast gerade das Beispiel aus dem Flieger beschrieben. Da verstehe ich, dass dir das natürlich peinlich war und du dich dann auch geschämt hast. Ja, ich habe meinen Sohn zum Altar gebracht und mit einem blauen Arm und alle haben gefragt, was hast du denn gemacht? Hm. Wie gehst du denn sonst damit um, wenn so etwas in der Öffentlichkeit passiert? Ich versuche immer, ihn zu beruhigen. Nur zu Hause kann ich ja einen Schluck Wasser nehmen und mal kurz, so dass er sich kurz erschrickt, dann geht das wieder. Mhm. Mhm. Aber in der Öffentlichkeit, dann kommen Menschen an und sagen, kann ich Ihnen helfen, wenn ich sage, lassen Sie mein Kind in Ruhe. Verstehen manche nicht. Die versuchen dann, den zu beruhigen und dann... Wird er noch aggressiver. Ja. Hast du denn einen besonderen Trick, wie du ihn ein bisschen beruhigen kannst? Ja, indem ich meistens irgendwie Musik mit habe. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Musik. Musik, indem du Musik vorspielst. Ja. Und dann wird er ruhiger. Ja. Und was für eine Musik muss das sein? Ist egal. Hauptsache er hört dann Musik. Ach, das ist ja interessant. Er hört dann Tag und Nacht Musik. Mhm. Wie ist das für dich, jetzt schon so lange so unter einer so großen Belastung leben zu müssen? Wie empfindest du das? Schwierig. Weil er ist ja austherapiert. Man weiß ja, dass er eines Tages mal eher geht als ich. Mhm. Gab es denn, ich stelle mir das auch wirklich insofern sehr belastend vor, weil du ja eigentlich so für dein eigenes Leben überhaupt gar keinen Freiraum hast. Ja. Du musst dich ja immer um ihn kümmern. Du bist ja rund um die Uhr quasi da für ihn. Ja, manchmal habe ich auch Freunde, die dann sagen, dass ich hier mal rausgehen kann zum Garten oder knobeln. Ja, okay, aber ein paar Stunden mal. Ja, nur ein paar Stunden. Was ist denn mit dem Vater eigentlich? Der hat sich noch nie gekümmert und kümmert sich gar nicht. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf die Situation da in dem Flugzeug. Natürlich schämt man sich da, aber eigentlich muss man sich ja nicht schämen, weil eigentlich alle Leute verstehen sollten, das ist ein behinderter Mensch und der macht das ja nicht böswillig, sondern er kann nicht anders. Hast du denn... Genau das hat die ja den Piloten versucht zu erklären, die neben mir gesessen hat. Die sagte, er kann ja gar nicht anders. Mhm. Er kann sich nicht anders äußern, dass er dann gegenüber mir im Brutal wird oder versucht, mich anzugreifen. Haben denn andere Passagiere auch abfällig sich geäußert oder geguckt? Nein, gar nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, der Pilot sagte, sie sollte wie sagt man, dass ich so einen Schadenersatz bezahle, weil sie die ganze Zeit dann gestanden hatte. Mhm. Und sie sagte, nein, das will ich überhaupt nicht. Mhm. Und wir sind jetzt zurück mit derselben Crew. Ach du je. Und mit demselben Kapitän? Ja. Ja. Und Matthias war wie ausgewechselt. Ich habe ja gesagt, sie werden das sehen, wenn das nicht ist, dass ein Kind so lange schreit. Dann ist er ganz ruhig. Ja, entspannt. Mhm. Da hat zwar auch ein Kind, ein Baby geweint, da habe ich gesagt, ach, das kriegt ihr Essen. Und auf der Hochzeit waren wir ja auch 200 Leute, auch mit Kindern. Mhm. Da ging das auch. Ja. Ich verstehe das manchmal nicht. Selbst nur du, dieses Kreischen, wenn die das muss, dann das muss, und ja, das muss irgendwas in ihm auslösen, irgendwas Spezielles. Wir wissen ja auch nicht, was er mal erlebt hat. Mhm. Früher hatte er ja ganz tolle Angst vor große Autos. Mhm, mh. Und bis ich dann mal drüber nachgedacht habe und habe ja auch die Ursache gefunden, nämlich? Warum er Angst hatte vor große Autos. Warum? Und zwar hat er im Rollstuhl gesessen war angeschnallt und der sollte zum Kindergarten. Da war er schon 7. Und der Fahrer ist statt vorwärts, ist er rückwärts gefahren. Mhm. Und Matthias war schon draußen mit dem Rollstuhl. Und der ist den sozusagen gegen den Rollstuhl gefahren. Verstehe, na gut, dann ist es verständlich. Aber hattest du nicht vorhin zu mir gesagt, dass er so normal gehen kann? Daraus hatte ich geschlossen, dass er keinen Rollstuhl braucht. Doch, aber nicht weite Strecken. Also, verstehe. Er kann so zur Toilette laufen oder... Also Elvira, ich habe ganz großen Respekt für deine Lebensleistung, was du da machst. Ich glaube, wir alle... Er hat sogar noch laufen gelernt. Ja, ich glaube, wir alle haben... Aber der war schon 8 oder 9. Ich glaube, wir alle haben eine Vorstellung, eine hauchdünne Ahnung, was du leistest. Respekt, Respekt, Aber ich bin ein bisschen sauer auf unsere Gesetze. Weil er ist ja gesund geboren, nur durch so eine blöde Impfung ist er krank geworden. Mhm. Und dann hat man mich irgendwie im Stich gelassen. Pass mal auf, ich schlage mal vor, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Und da kann man diese Sachen, das sind ja dann wahrscheinlich bürokratische Dinge, juristische Dinge, die erläutern wir mal im Hintergrund. Vielleicht haben wir ja sogar noch einen kleinen Tipp für dich. Vielleicht. Na, das war ja zu DDR-Zeiten, da wird man ja nichts mehr... Ah, ich verstehe. Na, dennoch, gucken wir mal. Weil ich bin ja mit 3 Kindern geflüchtet. Verstehe. Liebe Elvira, ich danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir und deinem Sohn von Herzen alles Gute. Und nochmal Hut ab vor dem, was du tust. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. In Ordnung? Danke. Okay, tschüss. Danke ciao. Für deine schöne Sendung. Sehr, sehr gerne, Elvira. Tschüss, ciao. Tschüss. Die Elvira war das. Ich glaube, heute ist Frauentag. Bisher waren es nur Frauen. Und jetzt kommt auch eine Frau. Die Silvia, 54. Guten Morgen, Silvia. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silvia. Ja, bei dem Thema, wer schämt sich für Kinder? Doch meist die Mütter. Ja, du hast recht, eher wohl schon, ja. Ja. Ne? Du schämst dich auch für dein Kind? Ja, wobei ich immer sagen muss, also das Schämen, dass ich mich so ein bisschen auch schäme, ist eigentlich durch das Thema erst mir bewusst geworden. Ach, dann erzähl mal. Bislang habe ich eigentlich immer mehr Angst um das Kind, Wut auf das Kind, so eine Ambivalenz. Mhm. Wie alt ist denn das Kind? Das Kind ist 25. Wieso hast du Angst und Wut auf das Kind? Ich versuche mal in ganz schnellen Schritten zu erklären. Gerne. Meine Tochter hat mit 14 das erste Kind bekommen, war damals schon unter dem Eindruck von Drogen. Die ersten 5 Jahre habe ich das Kind großgezogen, dieses Enkelkind. Meine Tochter parallel versucht zu helfen mit Zwangsentgiftung, mit ich weiß nicht was allem, mit Jugendamtsunterstützung und so weiter. Es sah dann nach 5 Jahren so aus, als ob sie sich gefestigt hätte. Sie lebte in einer festen Partnerschaft. Sie wollte unbedingt ihren Sohn, der Sohn wollte unbedingt zur Mama. Ich habe schweren Herzens das Enkelkind ziehen lassen. Das ist etwa 3 Jahre gut gegangen. In der Zwischenzeit ist ein zweites Kind geboren. Dann ist die Beziehung zu ihrem Freund wohl zerbrochen. Ganz offensichtlich nimmt sie wieder Drogen. Sie hat jedenfalls sondern im Februar 2012 beide Kinder bei den Eltern ihres Freundes abgegeben, gesagt, sie holt sie sonntags wieder und ist nicht wieder aufgetaucht. Ach du je. Ach du je. Ist sie berufstätig? Bitte? Ist sie auch berufstätig gewesen zwischendurch mal? Berufstätig. soweit ich weiß, hat sie sich einer Drückerkolonne angeschlossen. Und wenn keinen man das Schulabschluss. Berufstätig nennen kann? Ja. Nein, Schulabschluss hat sie nicht gemacht. Ich verstehe jetzt schon, was du gerade gesagt hast, mit so einer Mischung aus Wut und Angst und irgendwie schämt man sich auch. Ja. Ich verstehe es. Das ist einfach, ich habe die Kinder jetzt seit dem 15. Februar 2012 bei mir. Ach so, die sind jetzt wieder bei dir? Die sind beide bei mir, sind inzwischen ganz offiziell meine Pflegekinder. Die sind jetzt wie alt, sag nochmal die Alterszahl? Der Große wird im Dezember 11 und die Kleine ist im Sommer 4 geworden. Funktioniert das mit den Kindern bei dir? Sind die Kinder froh bei dir, soweit du das beurteilen kannst? Ja. Ja. Ja. Die fragen doch sicher nach ihrer Mama. Die Kleine fragt nicht. Die war 20 Monate, als sie zu mir kam. Ja, da bist du dann eher die Mama. Ja, ich meine, sie weiß, ich bin die Oma. Sie nennt mich auch Oma, aber sie kennt ja die Mutterfigur nicht mehr wirklich. Und im Alter von 20 Monaten, das vergisst nicht. Man ja, dann. Ja. Ne? Und der Junge fragt der? Der Junge fragt nicht viel, er weiß. Was los ist? Er weiß, was los ist. Er hat die ersten 5 Jahre seines Lebens ja auch schon bei mir verbracht, als mein Kind. Und er hat mich früher auch Mama genannt. Bis er dann zu seiner Mutter gegangen ist und dann hat sich das gewandelt. Meldet sich denn jetzt mal ab und zu deine Tochter? Ganz, ganz selten, aber nicht ihrer Kinder wegen, sondern wenn sie was von mir will. Boah, das ist bitter, ne? Sie fragt nicht nach den Kindern, sie nimmt keine Notiz von den Geburtstagen, sie nimmt keine Notiz von Feiertagen. Ich habe ihre Tochter taufen lassen, habe ihr die Termine mitgeteilt, die Erstkommunion des Jungen, das hat sie alles nicht berührt. Du sprichst immer in der Ich-Form. Managst du das alles alleine oder gibt es den Vater? Ich bin alleinlebend, Du bist alleinlebend. Und dieses Kind, diese Tochter ist dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Der wohnt aber so ungefähr 80 Kilometer von mir weg. Und da läuft alles normal? Da läuft alles relativ normal. Er hat zwar sehr spät erst den Knoten gefunden, eine Ausbildung zu machen. Er ist jetzt 23, aber es läuft. Macht man sich als Mutter auch Vorwürfe nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht, dass es so komisch läuft alles? Anfangs ja. Und ich habe sicher auch, in der Rückschau, habe ich sicher auch Fehler gemacht. Ich habe beide Kinder allein erzogen. Na gut, das ist kein Fehler. Was letztendlich der Fehler war, oder ja, im Nachhinein vielleicht ihr gegenüber der Fehler war, ich habe, weil der Kindesvater, also mein Ex-Mann, nie Unterhalt oder dergleichen gezahlt hat, habe ich versucht, arbeiten zu gehen, bin sehr viel arbeiten gewesen, habe aber durch die Kinder immer wieder Arbeitsstellen verloren. Und habe dann den im Nachhinein Fehler gemacht, dass ich Arbeitsstellen hinterhergezogen bin. Ach so, das heißt, du bist viel umgezogen mit den Kindern und die waren immer entwurzelt. Wohin und damit habe ich sie wohl entwurzelt. Ja, aber trotzdem. Im Nachhinein würde ich das als Fehler bezeichnen. Aber ich glaube, ist es nicht. Man macht es ja nicht im Bewusstsein, was falsch zu machen, sondern eigentlich, um es den Kindern so gut wie möglich geben zu lassen. Du hast es ja gut gemeint. Richtig, aber gut gemeint ist halt nicht immer gut getan. Nee, das stimmt. Aber dennoch glaube ich auch nicht, dass das ist zwar nicht günstig für Kinder, aber dass es so eine gravierende Auswirkung hat. Also meine Eltern sind auch so circa alle 2 Jahre umgezogen. Ich habe auch nie Drogen genommen. Also das kann es nicht sein. Glaubst du, dass sie jetzt im Moment auch wieder auf Drogen ist? Ganz aktuell? Ja, ganz sicher. Jetzt erzählst du viele eigentlich schreckliche Sachen, traurige Sachen auch von und über deine Tochter. Ja. Liebst du sie auch noch? Sehr. Sehr. Das ist ja das Problem für das mich. Ist das Problem. Manchmal, das ist auch der Grund, warum ich nachts um diese Zeit noch wach bin, obwohl ich morgens um 6 aufstehen muss. Es krabbelt mir manchmal verdammt über die Bettdecke. Aber weißt du, was ich schon mal ganz toll finde, Silvia? Insofern kannst du viel Gutes tun, letztendlich indirekt für deine Tochter, dass du die Kinder umsorgst und aufziehst, damit den Kindern, dass die Kinder ein ordentliches Zuhause haben. Ja, ich stand vor der Wahl im Prinzip. Ich wurde vom Jugendamt angerufen. Der Haushalt dieser Eltern vom Freund, das ist wohl auch ein Drogenhaushalt, da durften sie nicht bleiben. Und dann habe ich sie als erstes mal als Inobhutnahme vom Jugendamt zugewiesen bekommen. Und angesichts meines Alters war ich eigentlich der Meinung, es wäre besser, sie kämen in eine Pflegefamilie. Dann wurde mir sehr schnell klar gemacht, dass wenn Pflegefamilie, 2 verschiedene Pflegefamilien. Ah, nee, das ist nichts. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn du das zulässt, kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken, also machst du es selber. Ja, das ist eine tolle Entscheidung gewesen, das finde ich sehr gut. Die Kinder werden es dir danken irgendwann, da bin ich sicher. Ganz ehrlich, ich erwarte von den Kindern da keine Dankbarkeit in dem Sinne. Ich erwarte, dass sie es irgendwann werten können, dass sie irgendwann wissen, es so hätte auch anders kommen können. Ja, natürlich, so meine ich es auch, Aber für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich das den Kindern nicht auch noch zumute. Aber letztendlich, nach der ganzen Riesengeschichte, die du jetzt ja nur in der Kürze der Zeit hast andeuten können, hast du ja eigentlich alles ausgeschöpft, was du für deine Tochter tun kannst. Mehr kannst du doch gar nicht mehr tun für deine Tochter. Nein, kann ich auch nicht. Das heißt, du musst du musst dem Schicksal jetzt freien Lauf lassen. Und ich muss dem Schicksal freien Lauf lassen und meine Horrorvorstellung ist, dass ich irgendwann eines Tages hinter ihrem Sack herlaufe. Gibt es noch einen Hauch Hoffnung, dass sie die Kurve doch noch kriegt? Man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz habe ich schon noch nicht aufgegeben, aber so wirklich... Es ist wirklich auch so traurig. Wirklich dran glauben kann ich nicht mehr. Ja, es ist auch so traurig, dass sie sich so überhaupt nicht um ihre eigenen Kinder kümmert. Wenn du sagst, Weihnachten, Geburtstag und so. Ja, kommt nichts. Als wären die gar nicht da. Ja. Mensch, Silvia, also das kann ich dir auch nachempfinden, was das für eine schlimme Situation für dich ist. Und eben auch diese Mischung. Angst, Scham, Liebe, Wut, das ist ja alles in einem Topf drin. Das ist alles, ja. Dann, man kann es fröhlich ausdrücken, ein Kessel wohnt es. Ja, so kann man es ausdrücken. Hab viel, viel weiter Erfolg und eine gute Hand bei der Erziehung der Enkelkinder und wir drücken natürlich die Daumen, dass es doch irgendwann irgendwie doch nochmal sich zum Guten fügt mit deiner Tochter. Ich danke dir ganz herzlich. Von Herzen alles Gute dir. Mir geht's eigentlich darum, ich glaube zwar nicht, dass es allzu viele Menschen gibt, die Ähnliches erleben. Was ich aber ganz klar sagen möchte, verzweifeln ist nicht das Mittel der Wahl. Hoffnungsvoll, positiv in die Zukunft sehen und wenigstens für die Enkelkinder dann. Ich möchte Müttern, Eltern, deren Kinder abgleiten, einfach Mut machen. Man muss akzeptieren, es ist schwer, aber man muss akzeptieren, es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo man den Einfluss auf das Kind verliert. Und da kann man Kopf stehen und mit den Füßen Hurra schreien, es nützt nichts, das muss man akzeptieren. Und nur so kann ich eigentlich mit diesem Zustand leben. Das glaube ich, indem man das so denkt. Das ist ein gutes Schlusswort von deinen Äußerungen, Silvia. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiedersehen. Und noch viel Erfolg für deine Sendung. Du tust mit dieser Sendung wirklich ein gutes Werk. Ich danke dir vielmals, dass du das sagst. Vielen Dank. Silvia, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.41 Uhr, ihr Lieben. Und... hier ist Manuela. Ja, guten Morgen, Manuela. 55 bist du alt. Genau, guten Morgen, Domian. Du schämst dich auch für ein Kind von dir oder dein Kind? Ja, für ein Kind von mir. Ich habe 3 Söhne. Ja. Und der Älteste ist seit Februar im Gefängnis. Wie alt ist der? 35. Weswegen ist er im Gefängnis? Er hat seine Tochter missbraucht. Ach du je. Die eigene Tochter. Ja, er ist alleinerziehend gewesen. Die Mutter ist, da war das Kind 3 Jahre alt, schon weggegangen. Hat sich nicht drum gekümmert, die war damals selber erst 17. Und seitdem hat er sie alleine aufgezogen. Wie alt ist das Kind jetzt? Jetzt 15. Die ist jetzt 15. Und über welchen Zeitraum hat er das gemacht? Eigentlich soll es nur jetzt in... das letzte halbe Jahr gewesen sein. Wie ist das rausgekommen? Die Tochter hat abends die Mutter angerufen, die hat einen telefonischen Kontakt. Die war auch ab und zu mal in den Ferien bei ihr jetzt die letzten paar Jahre. Und da hat sie die Mutter angerufen und wird ihr das wohl erzählt haben, weil er ihr verboten hat, abends wegzugehen. Und dann hat sie ihn halt mehr oder weniger öfters erpresst mit dieser Sache. Und hat das dann der Mutter erzählt. Die Mutter hat natürlich gleich die Polizei geholt. Und dann haben sie ihn in der Arbeit verhaftet. Hat er gestanden? Ja, weiß ich nicht. Aber ist er schon verurteilt? Nein, die Verhandlung ist jetzt Ende Oktober und Anfang November 4 Tage. Aber du sagst, ich weiß es nicht, aber du hast doch bestimmt mit ihm Kontakt in den letzten Monaten. Ja, ich besuche ihn ja auch regelmäßig. Was sagt er denn zu dir? Er hat gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut und ist richtig, dass ich hier drin bin. Also hat er es schon zugegeben. Das ist ja sozusagen ein Geständnis. Ja. Wie ist das für dich als Mutter, das dann zu hören? Ich weiß nicht, ich kann damit schlecht umgehen. Ich möchte den Bau nicht hängen lassen. Ich besuche ihn regelmäßig, obwohl ich vorher 2 Jahre keinen Kontakt mit ihm hatte. Ich hatte ihn bei mir rausgeschmissen. Warum hast du ihn rausgeschmissen? Ja, er war immer sehr schwierig. Wir haben immer viel Streit gehabt und dann war immer mal ein Jahr oder zwei Funkstille. Und dann habe ich halt immer wieder mal Geburtstag oder Weihnachten, bin ich halt dann wieder zurückgerudert und habe mal wieder angerufen, habe den Kontakt gesucht. Aber vor 2 Jahren war es so heftig, dass er gesagt hat, lieber Gott, lass meine Mutter sterben. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist sie für dich gestorben. Und seit 2 Jahren hatten wir keinen Kontakt mehr. Der hat gesagt, lieber Gott, lass meine Mutter sterben? Ja. Warum hat er das gesagt? Im Streit. Im Streit. Und trotzdem besuchst du ihn jetzt, ja. Obwohl er eine so schwere Tat zu verantworten hat. Richtig, aber meine 2 anderen Söhne haben es wohl schon 6 Wochen vorher gewusst, dass er im Gefängnis war. Die haben es mir aber nicht gesagt, weil ich jetzt in 6 Wochen 3-mal operiert wurde und immer im Krankenhaus war. Und am letzten Tag, bevor ich entlassen worden bin, haben sie es mir dann im Krankenhaus gesagt. Was sagen denn die anderen Söhne zu diesem Fall? Die waren auch sehr geschockt, weil, wie sie mir gesagt haben, der Andreas ist im Gefängnis. Da habe ich erst gesagt, um Gottes Willen, warum, was ist passiert? Und da habe ich gesagt, was hat er gemacht, Banküberfall oder hat er einen zusammengeschlagen? Und mein einer Sohn immer, nein, schlimmer. Ich habe gesagt, wie hat er einen umgebracht? Nee, noch schlimmer. Dann habe ich gesagt, schlimmer geht doch nicht. Und dann haben sie gesagt, doch, der hat die Tochter missbraucht. Also war das für die noch schlimmer, wie als wenn er einen umgebracht hätte. Was sagen denn deine anderen Söhne dazu, dass du ihn besuchst? Die besuchen ihn ja mit mir regelmäßig. Ach so, die kommen mit. Ja, der eine macht seine Wäsche, der eine hat ihm einen teuren Anwalt bezahlt. Das heißt, alle verurteilen das und sind geschockt, aber dennoch haltet ihr zusammen. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Enkelin? Das war auch so die Sache. Ich kam dann am anderen Tag im Krankenhaus und habe gesagt, die soll dann direkt zu mir kommen, weil ich habe gesagt, die rennt ja draußen auf der Straße rum, hat wohl bei dem Freund gewohnt. Dann hat sie hier also wirklich Sachen gebracht. Ich war kurz davor, vom Balkon zu springen. Die hat hier Geburtstagsparty gemacht, hat hier die Musik aufgedreht, hat mit ihrem Freund sich hier rumgeknutscht. Und ja, hurra, jetzt habe ich meine Freiheit und jetzt habe ich ein tolles Fahrrad vom Papa, also seins wohl. Und jetzt habe ich keinen mehr, der mir Vorschriften macht. Also sie hat sich nicht verhalten wie ein missbrauchtes Kind. Sie ist hier halb nackt rumgelaufen in so einem Spaghetti-Träger-Topf. Ich habe gesagt, Angelique, tut dir mal was ansehen. Und ich kann es nicht verstehen, dass das wahr sein soll. Wo ist denn die Enkelin jetzt? Die wohnt doch nicht bei dir. Nein, die wohnt bei einem Freund. Ah, ja. Der ist auch erst 15. Und dessen Vater, der auch alleinerziehend ist. Ich habe das dem Jugendamt gemeldet. Das Jugendamt hat gesagt, sie sind nur die Oma, sie haben damit nichts zu tun. Die haben einen Hörer aufgelegt. Dann haben die einen Hörer aufgelegt, na toll. Ja. Das ist sehr freundlich. Sehr freundlich. Ja, sehr. Manuela, weißt du Details? Hat dein Sohn mit der Tochter geschlafen, richtig? Eben nein. Nein. Also ich habe gehört, es gab jetzt eine Videovernehmung mit Staatsanwaltschaft und Richter, dass sie bei der Verhandlung da nicht dabei sein muss. Und das hat mein Sohn halt alles zu lesen bekommen. Das waren, glaube ich, 84 Seiten, wie er sagte. Und dann sagte er, er hätte trotzdem die Möglichkeit, dass sie bei der Verhandlung dabei sein soll. Es kann aber sein, dass der Schuss nach hinten losgeht, dass er dann noch 2 Jahre mehr kriegt. Es kann aber auch sein, dass es sich dann verplappert, dass es nicht übereinstimmt, das, was sie in der Videovernehmung gesagt hat. Aber, und dass dann rauskommt, dass sie auch teils lügt. Ja, aber irgendwas muss ja schon dran sein, sonst hätte dein Sohn ja nicht zu dir gesagt, ich habe Scheiße gebaut. Genau. Also aber ganz unschuldig ist er nicht. Alles, weil die Staatsanwaltin hat halt immer drauf gepocht, ob der Beischlaf stattgefunden hat. Und dann sagt sie immer nur, das weiß ich nicht. Und er hat gesagt, nein, der Beischlaf hat nie stattgefunden. Wie ist denn das jetzt so in der engeren Familie, haltet ihr zusammen? Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon weiter nach außen gedrungen. Nee, das sind nur halt meine 2 Söhne, sonst ist keine Familie mehr da. Ach so, sonst weiß das keiner, auch nicht Bekannte oder Nachbarschaft. Nee, um Gottes Willen, dafür schäme ich mich. Ja, ja, du schämst dich ja so schon wahrscheinlich sehr für deinen Sohn. Und das jetzt da nicht mit Propaganda mache, aber sie postet das in Facebook. Sie postet das auf Facebook? Ja, das habe ich jetzt von anderen gehört, aber ich bin selber nicht da drin, Gott sei Dank. Mhm. Dass sie das in Facebook postet. Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Situation für eine Mutter, glaube ich. Ja. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Da ist, es ist dein Sohn, der hat dich zwar schon sehr schlecht behandelt, aber irgendwo ist da eine starke Bindung, eine Liebesbindung. Ja, ich sag immer, es ist immer noch mein Kind. Ja, aber auf der anderen Seite hat er dir auch schon viel Leid angetan. Oh je, sehr viel, ja. Ja. Sehr also viel. Bei allem Respekt für deine mütterlichen Gefühle, Manuela. Aber vielleicht solltest du schon auch ein bisschen kritischer mit ihm umgehen. Ich will es mal so ausdrücken. Wenn ja, er, man sagt nicht zu deiner Mutter, ich wünsche dir den Tod. Das ist das Schlimmste, was man... Ich weiß, deswegen habe ich auch diesmal gesagt, Geburtstag, Weihnachten, ich rufe jetzt nicht mehr an. Jetzt muss er den ersten Schritt tun und muss sich entschuldigen. Mhm. Und das hat er ja nicht getan. Bis heute nicht. Und wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätten wir jetzt noch keinen Kontakt. Mhm. Das heißt, bis heute hat er sich nicht entschuldigt für diesen Satz? Er hat mir wohl mal einen Brief geschrieben. Jetzt, seitdem er da drin sitzt und hat schon geschrieben, dass er viel Mist gebaut hat, dass ihm alles leid tut und schade um die verlorene Zeit, die wir keinen Kontakt haben. Ja, jetzt ist er klein mit Hut. Ist natürlich, mit, jetzt. Ist die Frage, ob er sich auch noch wieder so verhält, wenn er mal irgendwann wieder rauskommt. Ob er das dann, möchte ich auch wissen. Ja. Das glaube ich nämlich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da jetzt ändert. Also Manuela, ich sag's noch mal so... Ich glaube, du machst immer noch genug, wenn du etwas distanzierter bist in der ganzen Sache. Gib dich nicht vollkommen auf. Das ist auch nicht gut für dich. Ich habe sogar jetzt gesagt, ich hole das Enkelkind. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Ich hole sie zu mir. Ich habe hier meine ganze Wohnung umgestellt. Ich habe hier ein neues Bett gekauft. Mhm. Und habe gesagt, du bleibst dann bei mir. Nach 3 Tagen hat die hier mich so zur Minna gemacht und hat mich so beschimpft und hat gesagt, ich lass mir von dir nichts sagen. Okay, aber das ist doch ein guter Punkt, wo du sagst, okay, dann eben nicht. Dann ist sie ja gegangen. Dann ist sie gegangen. Und dann ist das auch gut so, finde ich. Ja, und dann habe ich das im Jugendamt gemeldet, dass sie seit 3 Tagen nur hier war und dass sie hier nicht mehr ist und dass sie sich dort drum kümmern sollen, dass sie irgendwie eine therapeutische Einrichtung kommt. Und hat gesagt, wenn sie nicht mehr bei ihnen wohnt, haben sie damit nichts mehr zu tun und haben den Hörer aufgelegt. Das hast du gerade schon erzählt, genau. Ach. Manuela, wir melden uns bei dir nochmal. Das ist ja doch alles sehr aufreibend für dich und ich habe ein besseres Gefühl, wenn wir gleich nochmal ein bisschen mit dir reden. Einverstanden? Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Alles, Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Und es ist wirklich ein Frauentag heute, das ist erstaunlich. Schämen Männer sich nicht für ihre Kinder? Johanna, 35. Guten Morgen, Johanna. Hallo? Hallo. Ja, Johanna. Schön, dass du da bist. Zum Thema, ich schäme mich für mein Kind. Genau. Du schämst dich für dein Kind. Warum? Ich schäme mich für das Aussehen meines Kindes sehr. Wie alt ist dein Kind? 17. Wie sieht dein Kind aus? Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich nenne es mal Punk. Mhm. Ein Mädchen, ein Junge? Ein Mädchen. Mhm. Es hat mehr Farben in den Haaren als sonst irgendwas. Sie kleidet sich mit Ketten, die aussehen wie Hundehalsbänder. Halsbänder. Sie ist mit Leuten, hat einen Umgang, das ist peinlich. Die Menschen gucken uns von oben bis unten ab. Also sie ist in einer bestimmten punkartigen Szene, wahrscheinlich gibt es da einen Spezialausdruck noch für. Nimmt sie Drogen? Anscheinend, also ich hatte auf jeden Fall mal etwas gefunden bei ihr, aber es gibt ja keine Antwort auf so etwas. Was hast du denn gefunden bei ihr? Ich habe ja, dass sie raucht und trinkt, das habe ich schon gemerkt, weil sie nicht nach Hause kam, weil sie, wenn sie kam, also getrunken hat. Raucht? Meinst du, dass sie Cannabis raucht oder was? Ja. Ja. Ja. 17 Jahre alt, was macht sie? Also eigentlich geht sie ja zur Schule, aber selbst das bekomme ich nicht mehr mit. Aber sie wohnt in deiner Wohnung mit, in deinem Haus? Genau. Ja. Und gibt es einen Vater? Nee, der ist abgehauen. Und du bist alleinerziehend? Genau. Gibt es noch ein anderes Kind? Nee, das ist meine einzige Tochter. Wann fing das denn mit der Tochter an? Sie ist jetzt 17. Wann fing das an? Das mit der Punk-Szene fing jetzt so vor 3-4 Monaten. Ach so, so frisch noch? An. Ja, ist frisch, aber schlimmer, als wenn es schon länger andauern würde. Und vorher war sie relativ normal? Ja, sie hatte super nette Freundinnen, hat ihre Schule gemacht. Mhm. Und dann hat sie angefangen mit den Hundehalsbänden. Mhm. Hat angefangen, sich nur noch draußen rumzutreiben, mhm. zu kommen, wann sie möchte. Und mit ihr, ich traue mich mit ihr gar nicht vor die Tür. Du sagst, dass du dich schämst für deine Tochter oder wegen der Tochter. Ja. Gibt es ja. dann auch schon entsprechende Reaktionen von Nachbarn, Freunden, Verwandten? Wenn wir einkaufen gehen, unsere Nachbarn, die reden, die schauen uns herablassend an. Mhm. Meine eigene Mutter, die sagt, was hast du mit deiner Tochter gemacht? Mhm. Also das geht nicht. Haben die Nachbarn auch schon konkret was zu dir gesagt? Oder gucken nee, die nur? Nee, die gucken, aber reden das, zwischen, also das, unter sich. Das ist schrecklich. Ich halte das nicht mehr aus mit diesem Kind. Welchen Zugang hast du noch zu deiner Tochter? Sie redet nicht mit mir. Gar nicht? Ich habe kaum noch eine vernünftige Beziehung mit ihr. Das heißt, wenn du sie fragst, warum sie das macht und wohin sie ausgeht und so, antwortet sie gar nicht? Sie guckt mich nicht mal an. Sie geht einfach raus und kommt, wann sie will, wenn sie kommt. Mhm. Du machst nach wie vor alles für sie? Kochst und wäschst die Wäsche und so weiter? Alles, also diese Punkwäsche, die fasse ich nicht an. Also ich lege ihr immer noch schön ihre Sachen zurecht und möchte, dass sie sich seriös kleidet, aber gar nicht. Das klingt ja ziemlich frustriert und so aussichtslos. Wie soll denn das nun weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich denke, sie lässt ja nicht mit sich reden. Das Problem ist ja auch, dass sie somit ihre Zukunft vernachlässigt. Sie tut ja nichts mehr für ihre Zukunft. Völlig, ja. Wenn sie die Schule, auf was für eine Schule geht sie? Auf eine Gesamtschule. Ja. Und geplant war sicherlich, dass sie irgendwann das Abitur macht. Ja, eben. Sie hat auch damit angefangen. Sie war in der Einführungsphase. Mhm. Woher hat sie Geld für ihre Sachen? Die muss sie kaufen, Drogen kosten Geld und so weiter. Also ich gebe ihr kein Geld mehr. Was glaubst du, woher das Geld kommt? Ich weiß nicht, ich habe mich mit dieser Szene etwas beschäftigt durchs Internet und ich denke mal, dass da irgendwas anderes läuft, beziehungsweise ob die Sachen nicht sogar geklaut sind, die sie rauchen oder dass die Drogen zum Beispiel vielleicht von den anderen. Das kann natürlich sein, aber auch diese Kleidung, die ist ja nun nicht billig, die muss man ja kaufen. Woher kriegt sie das Geld? Ich weiß es nicht. Ich denke, also ich hatte bei mir, Gott sei Dank, hat in meinem Portemonnaie noch nichts gefehlt. Und du gibst ja definitiv kein Geld im Monat. Ich gebe ihr keinen Cent. Und sie hat auch keinen Job irgendwie nebenher. Also nichts, wovon ich wüsste. Das ist dann ja schon sonderbar, ne? Ich komme daran, ich habe mir diese Fragen 100-mal schon gestellt, aber ich habe auch schon versucht, ihr hinterher zu gehen, aber sie wird, wenn sie es irgendwann merkt oder sie fängt einfach an, in verschiedene Kurven zu gehen, in Ecken zu verschwinden. Mhm. Und hast du schon mal angedroht, wenn das so weitergeht, du bist bald 18 Jahre alt, dann schmeiße ich dich raus? Ich habe schon versucht. Ich habe ihr sogar gesagt, dass sie jetzt gehen kann zu ihrem Clique, aber keine Reaktion. Sie kommt so oder so, wann sie möchte, wenn sie mal kommt, wenn sie nicht kommt. Sie tut, was sie möchte. Ja, was glaubst du, was du tun wirst, wenn das jetzt noch ein Jahr oder anderthalb Jahre so weitergeht und sogar noch schlimmer wird? Was machst du dann? Also, ich denke, dass ich sie dann... Ich liebe meine Tochter, aber ich glaube, dass mir dann irgendwann keine andere Wahl bleibt. Mhm. Es ist wirklich in der Tat schwierig, wenn du überhaupt keinen Zugang zu ihr hast, wenn sie überhaupt nicht redet, wenn sie komplett dicht macht. Da wäre es natürlich auch schon sinnvoll, wenn du dir mal Hilfe von außen holen würdest, bei einer entsprechenden Beratungsstelle, die sich auch auskennen mit diesen Sachen, damit du einfach ein bisschen trainiert wirst, wie man das macht. Aber mehr kannst du dann in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht machen. Das ist eine schwierige Lage. Ja, aber ich denke, dass wenn sie schon nicht mit mir reden möchte, würde sie sich auch nicht irgendwo... Nein, ich meine, mein Vorschlag war, dass du alleine dorthin gehst, bei einer entsprechenden Beratungsstelle, die wir dir gerne gleich noch an die Hand geben, um dich einfach mal von Insidern beraten zu lassen, die vielleicht auch diese Szenen gut kennen, wie man sich da adäquat verhält. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass du da oft sitzt jetzt und verzweifelst und weißt nicht mehr weiter. Ich weiß es auch. weiß mit diesem Mädchen nicht weiter. Das ist, das ist echt. Das glaube ich. Johanna, mein Angebot steht, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich an, okay? Alles klar, danke Ihnen. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unser Thema, ich schäme mich für mein Kind. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt immer ab 0 Uhr schon anrufen oder ihr könnt mailen. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.